Der dritte Mann. Kriminalhörspiel von Klaus-Dieter Klingberg. Nach dem Film von Graham Greene. Offen gestanden, ich habe das alte Wien nicht gekannt, das leichtlebige Wien des Walzertraums und so. Konstantinopel lag mir mehr. Ich lernte Wien erst im Zeitalter des schwarzen Marktes kennen. Wir schoben mit allem, was die Leute brauchten, vorausgesetzt, dass sie es bezahlen konnten. Amateure unseres Fachs kamen dabei natürlich leicht unter die Räder, beziehungsweise sie landeten in der Donau. Aber wer was von der Branche verstand, konnte sich gesund stoßen. Wie Sie wissen, ist die Stadt in 4 Zonen eingeteilt. Amerikaner, Engländer, Russen und Franzosen haben je eine Zone besetzt. Aber das Zentrum der Stadt ist international, mit internationaler Polizei, die sich aus den 4 Mächten zusammensetzt. Wundervoll, was man sich davon alles versprochen hat. Dabei waren es ganz brave Kerle, taten alle ihr Bestes. Wien sieht nicht anders aus als viele andere Städte Europas, bis zur Bombe. Ach, ich wollte Ihnen ja was erzählen. Ich wollte Ihnen die Geschichte von Holly Martins erzählen, einem Amerikaner, der nach Wien kam, um seinen Freund zu besuchen. Der Freund hieß Harry Lyme. Also, Martins hat in letzter Zeit in Amerika Pech gehabt, mit einem Wort, er war pleite, und Lyme hat ihn eingeladen, weil, wie er schrieb, in Wien für ihn etwas zu machen sei. Eines Tages kam er nun an, der arme Teufel, vergnügt wie eine Haubenlerche und ohne einen Cent in der Tasche. Ihren Pass bitte. Oh. Was ist der Zweck Ihrer Reise? Ein Freund hat mir einen Job angeboten. Wo wohnen Sie? Bei ihm, Stiftgasse 15. Sein Name? Lyme, Harry Lyme. Okay. Komisch, dass er nicht da ist. Da werden Sie kein Glück haben, mein lieber Herr. Sie kommen um 10 Minuten zu spät. Da ist niemand mehr hier. Sie leiten umsonst. Wieso denn? Mr. Lyme ist tot. Unfall. Überfahren vom Auto. Hier, direkt vom Haus. Hab selber gesehen. War sofort tot. Er ist schon im Himmel. Oder in der Hölle. Wenn Sie sich beeilen, kommen Sie noch zur Beerdigung zurecht. Sie mir sagen, wer dort? Ein gewisser Lyme. Gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, abgestiegen zur Hölle, am dritten Tage wieder auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, sitze zur rechten Hand Gottes des allmächtigen Vaters. Wer ist und dann, das? Wenn er kommen wird, zu richten die Lebendigen und die Toten. Der gibt ihm die ewige Ruhe, dass sie ruhen in Frieden haben. Amen. Wollen Sie in die Stadt? Hab einen Wagen hier. Mein Name ist Calloway. Martins. Freund von Lyme? Ja. Schon lange hier. Ja. War ein ziemlicher Schock für Sie, was? Sie sollten was trinken. Das müssten Sie bezahlen, ich habe kein österreichisches Geld. Zu Schmolka. Im Café Schmolka versucht der englische Major Calloway, Holly Martins auszuhorchen. Ich sage Ihnen, niemand hat Harry so gut gekannt wie ich. Seit wann denn? Seit der Schulzeit. Wir beide hingen zusammen wie die Kletten. Wann sahen Sie ihn zuletzt? September 39. Bevor es losging? Mhm. Waren Sie viel mit ihm zusammen? Oh ja. Blutsbrüder waren wir. Klingt so nach Abenteuerroman. Hm. Ich schreibe Abenteuerromane. Hab nie was von Ihnen gehört. Wie war doch Ihr Name? Holly Martins. Oh. Nein, tut mir leid. Kennen Sie nicht die Todesreiter von Santa Fe? Also, da müsste ich lügen. Kennen Sie das Geheimnis der schwarzen Maske? Nein? Nein. Ja, ich muss erfahren haben, dass es mir dreckig ging. Er hat mir sogar einen Flug bezahlt. Eine Schande. Wieso? Dass er so umkommen musste. Das Beste, was ihm passieren konnte. Was soll das heißen? Er war der übelste Schieber, den Wien je gesehen hat. Polizei, was? Kommen Sie. Trinken Sie noch einen. Nein, nicht mit dem Polizisten, mit Ihnen schon gar nicht. Und warum? Sie beleidigen meinen toten Freund. Bloß, weil er ein bisschen mit Benzin oder sowas geschoben hat. Sie sind ein richtiges Schwein. Ein Schwein sind Sie. Es war kein Benzin. Da war es kein Benzin. Da waren es Autoreifen oder Süßstoff. Fangen Sie doch lieber ein paar Mörder. Was er getan hat, war mehr als Mord. Schon gut, Payne. Er ist nur ein Schreiberling, der einen in der Krone hat. Bring Mr. Holly Martins nach Haus. Holly Martins? Sind Sie der Dichter vom Todesreiter von Santa Fe? Hey, Callaghan. Callaway, ich bin Engländer, kein Ihre. Die Toten können sich nicht wehren, aber noch bin ich da. Wollen Sie den wahren Täter finden? Wie in Ihren Geschichten. Danke. Ich werde es Ihnen beweisen, dann können Sie aber Ihre Koffer packen. Hier haben Sie etwas Geld. Ich werde Sie für heute Nacht im Sacher unterbringen. Aber vertrinken Sie es nicht gleich wieder. Morgen verfrachte ich Sie in ein Flugzeug. Mr. Hartmann. Bitte. Major Kellaway, bitte um ein Zimmer für diesen Herrn. Bis morgen früh. Ihren Pass, bitte. Mr. Krabin. Was gibt es denn? Mr. Holly Martins. Wer? Der Dichter. Muss Sie doch interessieren. Nie gehört von ihm. Schreibt aber gut. Hab sehr viel von ihm gelesen. Wirklich? Dichter? Martins? Interessant. Mr. Martins? Mein Name ist Krabin. Vom CRS im CHQ. So, so. Ja, kulturelle Umerziehung, Sektion... Propaganda, furchtbar wichtige Sache, jede Woche eine Veranstaltung. Letzte Woche hatten wir Hamlet, die Woche davor hatten wir, warten Sie... Nacktänze. Ja, Hindu-Tänze, danke sehr. Und heute heiße ich einen amerikanischen Dichter willkommen. Willkommen? Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Am Mittwochabend ist in unserem Institut eine Diskussion über den modernen Roman. Da müssen Sie sprechen. Mich kennt kein Mensch. Unsinn, Ihre Romane sind sehr populär, nicht wahr? Sehr populär. Sehr populär. Bleiben Sie lange. Solange, wie ich mit diesem komischen Geld auskomme. Hören Sie, Mr. Martins, es wäre eine Ehre für uns, Sie als unseren Gast betrachten zu dürfen. Wirklich? Bleiben Sie recht lange. Er muss morgen abreisen. Haben Sie Zahnschmerzen? Nummer 8, Mr. Martins. Ich komme sofort mit. Ich kenne einen guten Zahnarzt. Nicht nötig, war nur ein Kinnhaken. Bitteschön. Das müssen wir melden. Wollte man Sie berauben? Es war nur ein Soldat. Ich wollte seinem Major eine versetzen. Einem Major? Sie scherzen. Kannten Sie Harry Lyme? Ich habe nur mal seinen Namen gehört. Ich sollte bei ihm wohnen. Er ist plötzlich gestorben. Na, so ein Pech. Sagt man ja immer so ein Pech, wenn einer stirbt? Mr. Martins, Verzeihung. Telefon. Nein. Wer ist da? Baron Kurtz. Das muss ein Irrtum sein. Ja? Ich war ein Freund von Harry Lyme. Da möchte ich Sie furchtbar gern sprechen. Kommen Sie doch her. Österreicher dürfen nicht in Ihr Hotel. Können wir uns nicht im Café Mozart treffen? Wo? Gleich hier um die Ecke. Woran erkenne ich Sie denn? Ich halte ein Buch von Ihnen in der Hand. Harry hat es mir gegeben. Ich komme sofort. Augenblick. Wenn ich den Vortrag halte, darf ich da noch eine Weile hier bleiben? Natürlich. Schön. Haben Sie meinen Todesreiter von Santa Fe gelesen? Leider noch nicht. Die Geschichte eines Mannes, der einen Sheriff erledigt, weil er seinen Freund verrät. So direkt aufregend. Ist auch. Genauso mache ich es mit Ihrem Major Calloway. Klingt antibritisch. Baron Kurtz? Mr. Martins? Sehr freut. Tag. Wollen wir uns setzen? Ober, zwei... Was möchten Sie? Tee, Kaffee? Kaffee. Zwei Schwarze. Ganz wundervoll. Diese Spannung. Wieso? Ich meine hier. Gefällt's Ihnen? In jedem Kapitel ist man neugierig, was wohl wieder im nächsten passiert. So. Sie waren ein Freund von Harry? Sogar sein Bester. Außer Ihnen. Hm. Die Polizei behauptet, er war da in irgendwelche Schiebungen verwickelt. In Wien sind wir das alle. Wir alle schieben. Sonst gehen wir unter. Wissen Sie... Ich mache Sachen, die vor dem Krieg für mich undenkbar waren. Mal habe ich auf dem schwarzen Markt sogar Fahrradreifen verkauft. Was mein Vater dazu sagen würde? Die Polizei glaubt an ernstere Sachen. Komische Ideen hat die manchmal. Na, ihm kann es vollkommen gleichgültig sein. Ihm schon, aber mir noch lange nicht. Helfen Sie mir? Ich helfe gern, natürlich. Aber wissen Sie... Als Österreicher hält man sich am besten von der Polizei fern. Ich fürchte, ich kann Ihnen nicht helfen. Wenn Ihnen mit meinem Rat gedient ist, selbstverständlich. Wir kamen aus seinem Haus, wie jetzt, und gingen hier entlang. Ein Freund von ihm rief ihn von drüben an, Harry ging hinüber und der Lastwagen kam von dort. Ungefähr hier passierte es. Hier? Ja. Sein Freund und ich hoben ihn auf. Wir trugen ihn hinüber. Es war furchtbar. Furchtbar. Wir legten ihn hin, ungefähr hier. Hier starb er. Sogar im Todeskampf hat er noch an sie gedacht. Was sagte er? Ich weiß nicht mehr die genauen Worte, Holly. Ich darf sie doch Holly nennen. Er sprach auch immer nur von Holly. Er nahm ihr noch das Versprechen ab, mich um sie zu kümmern, dass sie wieder nach Haus kommen. Ja, ja, er hat an sie gedacht. Aber er hat doch gesagt, dass er sofort tot war. Der Portier, meine ich. Er meinte, er ist gestorben, bevor der Krankenwagen kam. Sie waren also dabei und ein zweiter Mann. Wer war das? Ein Rumäne, ein gewisser Popescu. Ich möchte ihn sprechen. Er ist nicht mehr hier. Entschuldigen Sie. Ja, bitte? Sie kannten Mr. Lyme gut? Mr. Lyme? Ja, Sie wissen doch noch, ich habe mit Ihnen... Ja, ich weiß, ich weiß. Wer verkehrte bei Mr. Lyme? Verkehrte? Wer ist der Mann? Ein Freund von Mr. Lyme. Ach so, es kommen so viele Leute her. Sie waren da, dann der Popescu. Ich kann nicht alle Leute kennen. Kannst du einen Moment hereinkommen? Moment. Schauen Sie, ich bin ja nur... Du musst ans Telefon. Na ja, entschuldigen Sie. Ah, wer war noch beim Begräbnis? Nur sein Arzt, Dr. Winkel. Da war noch ein Mädchen. Ein Mädchen aus dem Josefstädter Theater. Sie kennen ja Harris Geschmack. Ich würde nicht mit ihr sprechen. Ich würde ihr höchstens wehtun. Das sehe ich nicht ein. Vielleicht kann sie mir helfen. Was bezwecken Sie mit Ihrem Vorhaben? Vielleicht kommt dabei etwas heraus, was seinem Andenken schadet. Hm. Geben Sie mir Ihre Adresse? Ich wohne im russischen Sektor, aber Sie treffen mich jeden Abend im Casanova Club. Man muss arbeiten, wo sich Arbeit findet. Wie heißt das Mädchen? Ich weiß nicht. Hab den Namen nie gehört. Aber Sie wissen das Theater? In der Josefstadt. Es wäre sicher nicht im Sinne von Harry, dass... Sie sollten lieber an sich selbst denken. Mir geht's gut. Wirklich? Sie sind ein reizender Mensch. Und ein Meister der Spannung. Der Einband sagt alles. Miss Schmidt? Kommen Sie herein. Danke. Setzen Sie sich. Danke. Das Stück hat mir großartig gefallen. Oh, danke. Gute Nacht, Annie. Gute Nacht. Sie waren einfach wundervoll. Hat sie Ihnen wirklich gefallen? Natürlich, es war sehr hübsch. Entschuldigen Sie. Die Leute haben sehr gelacht. So. Vielleicht hat Harry Ihnen von mir erzählt. Mein Name ist Holly Martins. Er hat nie über seine Freunde gesprochen. Oh. Möchten Sie Tee? Gern. Den hat mir jemand auf die Bühne geworfen. Statt Blumen, was mir offen gestanden lieber ist bei den Zeiten. Oder möchten Sie lieber Whisky? Ich habe welchen. Nur etwas Tee, bitte. Dann werde ich ihn verkaufen. Oh, da ist ja noch was drin. Waren Sie mit ihm schon länger befreundet? Ja. Ich möchte mit Ihnen, nein, danke, über Harry Lyme sprechen. Was gibt es denn darüber noch zu sagen? Nichts. Ich habe Sie beim Begräbnis gesehen. Tut mir leid, ich habe Sie nicht gesehen. Sie haben ihn geliebt. Ich weiß nicht. Was soll man hinterher darüber sagen? Ich weiß nur, dass ich auch tot sein möchte. Noch etwas Tee? Nein, vielen Dank. Möchten Sie eine Zigarette? Eine Arme, danke gern. Ich sprach noch einen anderen Freund von Harry, Baron Kurtz. Kennen Sie ihn? Nein. Hat einen kleinen Hund. Ach so, der. Ich verstehe Harry nicht, dass er mit dem befreundet war. Er hat mir übrigens nach Harrys Tod Geld gebracht. Harry hätte es ihm im letzten Augenblick aufgetragen. Hm. An mich soll er auch gedacht haben. Bisschen sonderbar. Kurz vorm Tode, ne? Dr. Winkel sagt es mir auch. Dr. Winkel? Wer ist das? Und der Arzt von Harry. Wie es passiert ist, ist er gerade vorbeigegangen. Sein Arzt? Ja. Waren Sie bei der Verhandlung? Ja, der Chauffeur wurde freigesprochen. Er hatte sehr gute Zeugnisse, auch von Harry. Es war Harrys Chauffeur? Mhm. Na, also, ich weiß nicht. Alle waren Sie da. Kurz, der Rumäne Popescu, sein eigener Chauffeur überfährt ihn, sein Arzt kommt zufällig vorbei. Nicht ein Fremder. Ja, gewiss. Ich habe es mir Tag und Nacht überlegt. Ob es ein Unfall war. Was nutzt es mir? Er ist tot. Aber wenn es kein Unfall... Ja, Frau Huber? Wir kriegen den größten Platz. Ja, ich gehe schon. Wir dürfen nicht so lange Licht brennen. Der Portier war dabei. Ich weiß es nicht. Kennen Sie den Portier? Ja. Martins versucht, den Portier einem Verhör zu unterziehen. Sehen Sie, gleich da unten ist es passiert. Vor der Tür direkt. Haben Sie es gesehen? Gesehen nicht, nur gehört, gehört. Starkes Bremsen. Ich rasch zum Fenster und sah noch, wie sie ihn hinübertrugen auf die andere, zum Josef, zum Kaiser Josef Denkmal. Warum brachten Sie nicht ins Haus? War er bewusstlos? Natürlich, selbstverständlich. Sie waren also auch der Überzeugung, dass er nicht mehr lebte? Das war ganz unmöglich. Der war bestimmt nicht mehr am Leben. So wie sein Kopf, das war deutlich zu sehen. Mir hat man gesagt, er hätte noch gelebt. Aber woher? Der war gleich tot, da brauchen Sie keine Angst haben. Ja, aber man hat doch behauptet, dass... Er war gleich tot. Wie's? Gleich tot. Moment. Ja, aber... Warte ein bisschen. Fräulein Schmidt, Sie wissen es doch auch. Er war gleich tot. Ja, er war gleich tot. Haben Sie gehört, er war gleich tot. Aber das ist doch alles Irrsinn. Wie kann er noch von mir und dieser Dame gesprochen haben, wenn er gleich tot war? Warum haben Sie das nicht angegeben? Es ist besser, man mischt sich nicht hinein in solche Sachen. In was für Sachen? Ich bin nicht der Einzige gewesen, der keine Aussagen gemacht hat. Wer noch? 3 Männer haben ihren Freund weggetragen. Kurz? Ja. Der Rumäne? Ja. Und... Da war noch ein dritter Mann, der nicht ausgesagt hat. Meinen Sie den Doktor? Nein, der kam erst später. Nachdem sie rüber zum Denkmal... Wie sah der Mann aus? Das weiß ich nicht mehr. Er sah nicht nach oben. Ich habe sein Gesicht nicht gesehen. Wirklich. Woher soll ich überhaupt wissen, wer das war? Es war irgendjemand. Irgendjemand. Hallo? Hallo? Wer ist da? Hallo? Warum antworten Sie nicht? Hallo? Wer war das? Das hat sich keiner gemeldet. Mir hat man gesagt, es sind nur 2 Männer gewesen. Sie müssen zur Polizei gehen. Zur Polizei? Warum zur Polizei? Ist doch ein Blödsinn, ja. Was Sie da sagen. Ja. Unsinn, alles Unsinn. Es war ein Unfall. Wie können Sie denn das behaupten? Sie haben 3 Männer gesehen, die einen Toten wegtrugen. Der Arme macht mir ganz deppert. Hätte nur auf meine Alte gehört. Die hat mir gesagt, mit ihnen habe ich nur Ärger. Jawohl. Dann werde ich zur Polizei gehen. Von mir aus geht's zur Gasanstalt, aber mir lassen Sie aus mit der Polizei. Das hat man davon, wenn man freundlich ist mit den Ausländern. Hätte ich bloß auf meine Frau gehört. Die hat mir gleich gesagt, die Hand von der Putin, du verbrennst deine Finger. Ich weiß überhaupt nichts. Ich habe nichts gesehen und ich habe nichts gehört. Das alles geht mir gar nichts an. Sollte sie aber was angehen. Ah, jetzt hat sie beim Zöhnchen geschlagen. Wir lassen es aus mit der Polizei. Das hat man davon, wenn man freundlich ist zu den Ausländern. Jetzt aber gehen wir. Fräulein Schmidt, bitte. Sie waren mir immer sehr sympathisch. Das wissen Sie ganz genau. Aber solche Herren bringen Sie lieber nicht daher. Verlassen Sie diese Wohnung, bitte. Sonst vergesse ich meinen wienerischen Charme. Ich blöder Hirsch. Nur weil ich höflich sein will, kriege ich jetzt Scherereien mit der Polizei. Mischen Sie sich da lieber nicht ein. Wenn ich etwas herausbekomme, darf ich Sie dann besuchen? Miss Schmidt, hören Sie, ich werde dieses lächerliche Gerede über Harry aus der Welt schaffen. Ich verspreche es Ihnen. Er hat mal gesagt, ich lache zu viel. Sagen Sie, wie war der Name von Harrys Arzt? Dr. Winkel. Wenig später klingelt Martins bei Dr. Winkel. Ist Dr. Winkel zu Hause? Sprechstunde ist zwischen 3 und 5. Verzeihen Sie, fragen Sie ihn doch mal, ob... Nein. Bitte sagen Sie ihm, ich sei ein Freund von Harry Lime. Hilde! Ja? Führen Sie den Herrn herein. Bitte? Bitte sehr. Bitte sehr. Guten Abend, Dr. Winkel. Winkel, sehr erfreut, Dr. Winkel. Sie haben ja hier das reinste Museum. Ja. Was willst du hier? Du hast hier gar nichts verloren. Na mach, dass du rauskommst. Ja, komm, sei brav. Ja, sei brav. Nur mach schon. So ist gut. Ist das Ihr Hund? Ja, würden Sie bitte, Mr. Martins, was wünschen Sie von mir? Danke. Meine Gäste warten. Wir beide sind Freunde von Harry Lime. Ich bin nur sein Arzt gewesen. Ich möchte die Wahrheit erfahren. Die Wahrheit? Und die Einzelheiten. Da kann ich Ihnen nicht viel sagen. Er wurde überfahren. Er war tot, als ich hinkam. Wer war bei ihm? 2 Freunde von ihm. Nur 2? Ja, natürlich. Ist es möglich, dass er nicht sofort tot war? Er kann noch gelebt haben, ja, für kurze Zeit. Während sie ihn über die Straße trugen. Ob er sehr gelitten hat? Nein, das glaube ich nicht. War er denn noch fähig, Pläne zu machen für mich und andere in diesen paar Sekunden? Er soll noch irgendwelche Anordnungen getroffen haben. Das kann ich doch nicht wissen, ich war nicht dabei. Das Einzige, was mich anging, war die Todesursache. Haben Sie in dieser Beziehung Zweifel? Wäre es möglich, dass es kein Unfall war, sondern dass er einen... Verstehen Sie mich? Dass er einen Stoß bekommen hat, Dr. Winkel. Das kann ich nicht beantworten. Die Verletzungen an Kopf und Körper wären die gleichen. Sherry? Whisky. 2 Whisky. Zwei Whisky? Wie viel? 20 Schilling. Wir nehmen hier kein Besatzungsgeld. Können Sie es auslegen? Harry? Ja. Der Kopf ist leider etwas verwackelt. Guten Abend, Frau Schmidt. Guten Abend. Das war also mein Geheimnis. Man muss leben. Was machen Ihre Nachforschungen? Haben Sie die Polizei überzeugt? Noch nicht. Aber Sie werden. Sie waren bei Dr. Winkel, habe ich gehört. Mhm. Konnte er Ihnen nicht helfen? Viel nicht, aber ein bisschen. Herr Popescu ist heute hier. Der Rumäne? Ja, der Mann, der dabei war. Der ist in Wien? Er ist wieder zurückgekommen. Oh, ich möchte ihn ganz gern kennenlernen. Ich bringe ihn her. Haben Sie noch immer nicht genug? Der Portier sprach von 3 Männern. 2 sind hier. Herr Popescu, Mr. Martins. Guten Abend. Harrys Freunde sind auch meine Freunde. Sie entschuldigen mich. Guten Abend, Frau Schmidt. Kennen Sie mich noch? Natürlich. Ich habe einen neuen Pass besorgt, Mr. Martins. So. So was soll man eigentlich nicht jedem erzählen, aber Sie waren mir auf den ersten Blick sympathisch. Menschlichkeit ist Pflicht. Zigarette, Frau Schmidt. Ja, danke. Behalten Sie alle. Ich hörte, Sie haben Harry damals... 2 Doppelwhisky. Und was wünschen Sie? Danke, nichts. Entschuldigen Sie. Es war eine furchtbare Geschichte. Ich wollte gerade über die Straße, um Harry zu begrüßen. Er und der Baron gingen auf den Bürgersteig. Wenn ich nicht auf ihn zugegangen wäre, wäre es nicht passiert. Irgendwie fühle ich mich schuldig, das werden Sie vielleicht verstehen. Also er sah mich, ging vom Bürgersteig runter, auf mich zu. Der Lastwagen, es war furchtbar, Mr. Martins, furchtbar. Ich hatte sowas noch nicht gesehen. Irgendwas ist komisch bei dieser Sache. Komisch? Stimmt was nicht. Das meine ich auch. Ja, es ist da was. Ja, es ist irgendwie widersinnig, dass ein Mann wie Harry durch einen Unfall zugrunde geht. Sonst nichts? Was denn doch? Wer war der dritte Mann? Das sollte ich gar nicht trinken. Mit meinem Magen. Wen meinen Sie denn mit dem dritten Mann, Mr. Martins? Es soll Ihnen ein dritter Mann beim Wegtragen geholfen haben. Also das ist reiner Unsinn. Übrigens gibt es einen Polizeibericht. Danach waren nur zwei dabei. Der Baron und ich. Wer hat Ihnen das eigentlich aufgebunden? Der Portier. Er war gerade beim Fensterputzen. Und sah er den Unfall? Nein, den Unfall nicht. Aber dafür sah er die drei Männer. Warum hat er das nicht zu Protokoll gegeben? Er wollte nicht hineingezogen werden. Werden diese Österreicher nie gute Staatsbürger werden. Es war seine Pflicht auszusagen. Trotzdem, er hat sich geirrt. Was hat er noch gesagt? Dass Harry sofort tot gewesen ist. Ich habe das Gefühl, er weiß noch mehr. Hier lügt jemand. Das scheint mir auch. Die Polizei behauptet, dass er in Schiebungen verwickelt war. Nein, das ist völlig unmöglich. Das lag Harry nun gar nicht. Der Baron hält es für möglich. Ich kenne den angelsächsischen Charakter besser. Der Baron ist weltfremd. Na, mir kam es nicht so vor. Ist ein nettes Mädchen. Aber sie sollte sich in Acht nehmen in Wien. Jeder muss sich in Acht nehmen in einer solchen Stadt. Jesus umgebracht worden. Was sagen Sie? Die Kehle durchgeschnitten. Der Portier ist angetraht. Mit Messer. Was? Ermordet. Papa! Was ist denn, Hansel? Papa, sieh aber! Was? Wer, Herdl? Ja, Papa, ich hab's doch gesehen! Das ist der Mörder! Sie, haben Sie einen Streit gehabt mit dem Portier? Unsinn, was heißt das? Hier, wo gehst du hin? Ja, Papa, der was! Der was! Aber der ist der Mörder! Was ist denn? Der Portier ist ermordet worden. Wenn es der ist, der mit dem Portier die Streiterei gehabt hat? Wahrscheinlich ist der Mörder. Wir müssen hier weg. Sie, hallo, warten Sie ein bisschen. Hallo, Moment mal. Mit Major Calloway, bitte. Oh, Mr. Martins, entschuldigen schnell, Sie, es ist sehr wichtig. Wissen Sie die Nummer? Nein, nein, ich weiß die Nummer nicht. Und dann muss ich sie erst heraussuchen. Kann ich einen Wagen haben? Natürlich, der Chauffeur wartet ja auf Sie. Bitte schön, der Herr, bitte schön. Sie brauchen nicht anzurufen. Zum Hauptquartier. Hey, Sie wissen ja noch gar nicht, wohin ich fahren will. Bleib's doch ruhig. Chauffeur! Chauffeur! Hey! Chauffeur! Bitte schön, geht's rein hier. Holly Martins ist in eine Falle des Rumänen Popescu gegangen. Er kann aber seinen Verfolgern durch ein Hinterzimmer des Hauses über Trümmerhalden und Bombenkrater entkommen. Sie sollen abreisen. Hier ist nicht Santa Fe. Ich bin kein Sheriff und Sie sind kein Cowboy. Sie haben sich mit der gefährlichsten Schieberbande von Wien eingelassen. Mit dem Erfolg, dass man Sie jetzt als Mörder sucht. Und alles ohne einen Tropfen Alkohol. Allerdings. Was haben Sie an der Hand? Papagei gebissen. Ach, hören Sie schon auf, den Narren zu spielen, Martens. Ich bin wenigstens nur Amateur, aber Sie sind Berufsnarr. Und deine ganze Stadt muss darunter leiden. Payne, gib mir die Harry Lime-Akten und einen doppelten Whisky für Mr. Martens. Ich verzichte auf Ihren Whisky, Curry. Hören Sie, ich möchte nicht, dass Sie das nächste Opfer der Bande werden. Ich werde Sie in die Sache einweihen. Sie machen mich ja direkt gespannt. Wissen Sie, was Penicillin ist? Klar. In Wien gibt es natürlich nicht genügend Penicillin. Nur im Schwarzhandel ist es zu kriegen. Gestohlen ist Penicillin aus unseren Lazaretten. Aber es wird natürlich nicht rein verkauft, sondern verdünnt. Verstehen Sie? Ist ein bisschen gestohlenes Penicillin denn für Sie wichtiger als ein Mord? Das ist mehr als Mord. Männer mit faulenden Gliedmaßen, Frauen mit Kindbettfieber und dann die Kinder. Verbessertes Penicillin gegen Hirnhautentzündung. Die Glücklicheren sterben. Die anderen können Sie in der Irrenanstalt besuchen, wenn Sie Lust dazu haben. Harry Lime ist der Organisator dieser Verbrechen. Calloway, Sie behaupten das. Wo sind die Beweise? Die sollen Sie sofort haben. Payne? Den Bildprojektor. Payne ist ein begeisterter Leser Ihrer Bücher. Er wollte mir sogar mal eins borgen. Wie hieß es doch gleich? Der Todesreiter von Santa Fe. Richtig, der Todesreiter von Santa Fe. Ich möchte furchtbar gern mal nach Texas. Fangen Sie doch endlich an. Fertig, Payne? Sofort. Sehen Sie den Mann da? Ein gewisser Harbin, Hilfsarbeiter im Militärhospital. Der hat für Lime das Penicillin aus dem Hospital gestohlen. Von ihm haben wir die Informationen und die lenkten den Verdacht auf Kurz und Lime. Wir haben die beiden aber nicht gleich festgenommen, denn wir wollten ja die ganze Gesellschaft kriegen. Weiter, Payne. Ich möchte ihn mal sprechen, diesen Harbin. Ich auch. Schaffen Sie ihn her. Das geht nicht, er ist seit voriger Woche verschwunden. Er wird am laufenden Band verschwunden. Ja, wir haben die Beweise hier. 70 Pfund pro Stück. Hoffentlich lassen Sie jetzt Ihre Finger davon. Ich rufe die österreichische Polizei an. Im Hotel sind Sie sicher, aber auf der Straße garantiere ich für nicht. Machen Sie sich keine Sorgen. Tut mir leid, Martens. Mir auch. Haben Sie noch die Flugkarte bei sich? Ich schicke Sie Ihnen ins Hotel. Morgen. Danke. Tschüss. Wer ist da? Ich. Ich bin's. Guten Abend. Was ist? Was wollen Sie? Ich will Sie besuchen. Kommen Sie. Ich dachte schon, Sie wären abgereist. Sucht Sie die Polizei? Ich weiß nicht. Haben Sie getrunken? Ein bisschen. Verzeihung. Ich wollte mich von Ihnen verabschieden, bevor ich verschwinde. Ich fahre nach Haus. Wieso? Das wollen doch alle. Sie auch. Mietz. Na, Mietz. Sollen wir spielen? Bist du müde? Mietz. Die mag mich nicht. Die mochte nur Harry. Warum reisen Sie so plötzlich? Waren Sie bei Carraway? Er hat Ihnen wohl alles erzählt. Was? Über Harry. Sie wissen? Ich war heute auch bei Carraway. Es ist besser so. Dass er tot ist. Ich wusste, er macht Geschäfte. Aber doch nicht solche. Ich kenne ihn seit 20 Jahren. Ich habe es mir jedenfalls eingebildet. Über Leute unserer Art hat er sich ja immer nur gelacht. Er lachte so gern. 70 Pfund pro Stück. Und ich sollte über seine ärztliche Hilfsaktion Artikel schreiben. Also ich verschwinde aus Wien. Es ist mir so egal, ob Harry das Opfer von Kurz, Popescu oder vom dritten Mann war. Sein Mörder war eben der Arm des Gesetzes. Holly betritt die Straße. Da entdeckt er in einem Hauseingang einen Fremden, der ihn beobachtet. Was für ein Spion bist du denn mit deinen Quadratlatzen? Was willst du denn von mir? Bist du stumm? Komm mal raus! Komm, egal wer du bist. Komm ans Licht, wenn du Mut hast. Verdammter Spitzel! Was ist denn da los? Sag's, was fällt denn Ihnen überhaupt ein? Sind Sie deppert? Ja, Sie meine ich. Schauen Sie so blöd. Eine Frechheit ist das, mitten in der Nacht so einen Krawall zu machen. Harry! Eine Frechheit ist das, so einen Krawall zu machen. Plötzlich war er verschwunden. So. Sie glauben mir wohl nicht. Nein. Also, ich ging... Ja, denken Sie denn, ich bin blind? Ja. Wo waren Sie, als Sie ihn zuerst sahen? 50 Meter von hier. Auf welcher Straßenseite? Auf der, hinter dem Schatten her. Weder rechts noch links gegen Querstraßen ab. Und ein Torweg? Aber ich sah seinen Schatten an der Wand. Ja. Wahrscheinlich verschwand er dann auch in der Luft, unter Feuer und Rauch. Doch nicht der deutsche Whisky. Was ist das? Wo sind wir? Die Kroaten vor Wien. Fließt alles in die blaue Donau. Duftet herrlich, was? Wir müssen tiefer schaufeln, als ein Grab ist. Daraufhin gibt Major Calloway die Anordnung, das Grab Harry Limes zu öffnen. So, bitte, jetzt bringen Sie den Sarg rauf. Aufmachen. Haben Sie ihn erkannt, Herr Major? Ja. Ja, Josef Harbin. Hilfsarbeiter im Militärhospital. Zuträger von Harry Lime. Josef Harbin? Ja. Der Mann, der seit 10 Tagen vermisst wird. Na, sowas passiert uns nicht nochmal. Miss Schmidt wird von Calloway zu einem Verhör gerufen. Also, Miss Schmidt, wann haben Sie Lime zum letzten Mal gesehen? Vor 2 Wochen. Sagen Sie die Wahrheit, wir wissen, dass er noch lebt. Ist das wahr? Josef Harbins Leiche lag in dem Sarg. Was sagen Sie, ich begreife nicht. Man hat für Lime einen anderen Menschen begraben. Wo ist Harry? Das möchte ich eben gern von Ihnen wissen. Verzeihung, ich begreife wirklich nicht, was Sie das sagen. Er lebt. Er atmet. Er tut irgendwas. Miss Schmidt, wir wissen, er ist jenseits des Kanals im russischen Sektor. Sie könnten uns helfen. Sagen Sie mir, wo Leim ist. Ich weiß es wirklich nicht. Wenn Sie mir helfen, will ich Ihnen auch helfen. Was soll ich Ihnen auf so etwas antworten? Wien ist eine geschlossene Stadt. Er kommt nicht raus. Wache! Armer Harry. Ich wünschte, er wäre tot. Dann wäre vor Ihnen sicher. Inzwischen ist Holly Martins zu Dr. Winkel gegangen. Hier trifft er auch Baron Kurz. Nein, Sie? Kommen Sie herauf! Winkel, schauen Sie mal, wer da ist. Ich möchte gern mit Ihnen sprechen. Kommen Sie herauf! Ich warte hier. Ich verstehe Sie nicht. Ich möchte mit Harry sprechen. Sind Sie wahnsinnig? Natürlich. Ich habe ein Gespenst gesehen. Sagen Sie, Harry, ich will ihn sprechen. Ach, Blödsinn. Kommen Sie herauf. Nein, danke. Kein Bedarf. Er soll vom Riesenrad kommen. Glauben Sie auch an Gespenster, Dr. Winkel? Äußern Sie sich gefälligst. Alter Knabe, wie geht's denn? Tag, Harry. Na nun, siehst ein bisschen mitgenommen aus. Hör mal. Ja? Ich möchte mit dir sprechen. Mit mir? Natürlich. Komm. Früher drängten sich hier die Kinder, aber jetzt haben sie kein Geld, die armen Teufel. 2 Stück? Geht in Ordnung. Oh, Dankeschön. Hör mal, Harry, ich konnte es einfach nicht glauben. Nett, dich zu sehen. Ich war bei deiner Beerdigung. Das war doch eine spaßige Sache. Magensäure. Das sind die einzigen Tabletten, die mir helfen. Die letzten. Krieg keine in ganz Europa. Weißt du schon von deiner Freundin? Was kann ich tun, mein Junge? Ich bin tot. Dir helfen. Harry, sag mal, mit wem hast du gesprochen? Mit der Polizei. Dumm von dir. Und Anna? Hat dir die Polizei geglaubt? Annas Schicksal berührt dich wohl gar nicht. Ach, ach, ach, ach. ich habe andere Sorgen. Du willst also nicht? Was soll ich denn tun? Überleg dir doch. Beauftrage jemanden. Soll ich mich denn selber aufgeben? Warum nicht? Um Gottes Willen nicht diese Töne. Ich vertrage sie nicht, diese Phrasen. Nein, nein. Holly, hör auf. In dieser Welt gibt's keine Helden. Du hast dicke Beziehungen. Hör endlich von Anna auf. Ich muss sehr vorsichtig sein. Ich bin nur im russischen Sektor sicher und auch das nur so lange. Sie mich brauchen. Sie brauchen dich. Anna hätte mir schaden können. Also du hast die Polizei auf sie gehetzt. Antworte. Nanu, du bist doch nicht mein Vernehmungsrichter. Aber ich bin auch nicht dein Komplize. Warum nicht? Du würdest dabei gar nicht schlecht fahren. Das bist du nie bei mir. Damals in dem Spielclub wusstest du sogar den Weg ins Freie. Klar. Ja, für dich, aber nicht für mich. Hör mal, das mit der Polizei war nicht richtig. Das nehme ich dir sehr übel. Hast du schon mal eins von deinen unschuldigen Opfern gesehen? Zugegeben, das Ganze ist nicht sehr schön, aber... Aber Opfer, was für Worte. Sieh mal da hinunter. Würde es dir leid tun, wenn einer von diesen Punkten da für immer aufhören würde, sich zu bewegen? Wenn ich dir 20.000 Pfund für jeden krepierten Punkt bieten würde, würdest du mein Geld zurückweisen oder würdest du ja sagen, vorausgesetzt, dass keine Gefahr dabei ist? Übrigens, ich bezahle nicht mal Steuern bei dem Geschäft. Nur so kommt man zu Geld. Im Zuchthaus nützt dir dein Geld nichts. Das Zuchthaus ist in der anderen Zone. Sie haben keine Beweise. Wenn du nicht. Du möchtest mich loswerden. Vielleicht. Das kann ich verstehen. Pistole habe ich. Wenn du da unten liegst, würden sie kaum nach Schusswunden bei dir suchen. Sie haben den Sarg ausgegraben. Und haben Harvey? Schade. Mein Gott, Holly, was reden wir beide da nur für ein dummes Zeug, als ob ich dir etwas antun könnte. Oder du mir. Du hast eben noch einen veralteten Standpunkt. Wo gibt's denn Menschlichkeit auf dieser Welt? Sieh dir das Treiben der Herren an, die die Welt regieren, und du wirst mir zugestehen, dass ich dagegen nur ein Waisenknabe bin. Die haben ihren Fünfjahresplan, ich habe meine. Du hast mal an Gott geglaubt. Ich glaube immer noch an den alten Mann. Ich glaube an Gott, an den Teufel und daran, dass die Toten am glücklichsten sind. Hier versäumen sie nicht viel, die armen Hunde. Woran glaubst du? Also, falls du Anna aus der Patsche helfen kannst, sei nett zu ihr. Sie verdient's wirklich. Ich hätte dich bitten sollen, mir aus den Staatentabletten mitzubringen. Holly, schade, dass du dich mitmachst. Ich kann in Wien keinem Menschen mehr trauen und wir haben doch immer zusammengehalten. Falls du dir das überlegst, gib mir Nachricht. Wir können uns überall treffen, aber wenn du kommst, will ich nur dich sehen, nicht die Polizei. Ich habe Vertrauen. Sei nicht so trübsinnig, alles halb so schlimm. Denk dran, was Mussolini gesagt hat. In den 30 Jahren unter den Borgias hast du nur Krieg gegeben. Terror, Mord und Blut. Aber dafür gab es Michelangelo, Leonardo da Vinci und die Renaissance. In der Schweiz herrschte brüderliche Liebe. 500 Jahre Demokratie und Frieden. Und was haben wir davon? Die Kuckucksuhr. Adieu, Olli. Hören Sie, machen Sie, können sich doch mit ihm verabreden. In irgendeinem Café hier in der internationalen Zone. Ach, was? In der russischen kriegen wir ihn nie. Calaway, Sie verlangen zu viel. Ich bin auch der Meinung, er müsste gehängt werden. Aber 20 Jahre sind eine lange Zeit. Dazu gebe ich mich nicht her. Gut, wie Sie wollen. Auf die Dauer ändert das nichts. Ich kriege ihn. Nicht mit meiner Hilfe. Kommen Sie sich wohl ganz groß vor. Na, ich wollte ja gleich, dass Sie wieder wegfahren. Nicht nur Sie. Also kommen Sie schon. Ich werde sehen, was sich auf dem Flugplatz machen lässt. Ich möchte vorher noch einen kleinen Besuch machen. Nur 5 Minuten. Sie können mitkommen. Ja. Es wird Sie interessieren. Sie sind doch Schriftsteller. Das ist das größte Kinderkrankenhaus von Wien. Alles Opfer von Lymes Penicillinkur. Gehirnhautentzündung. Bekam Penicillin von Lyme. Traurig, nicht wahr? Ich habe mir ein Buch von Ihnen geborgen, der Rote Panther oder sowas. Hab ein bisschen drin gelesen, war ganz nett. Wie kamen Sie bloß zu dieser Tätigkeit? Schreiben Sie schon lange? Schon gut, Calloway, Sie gewinnen. Ich habe gar nicht gewusst, dass es in Mexiko Tiger gibt. Ich dachte doch, Sie gewinnen. Was meinen Sie? Ich werde Ihr Lockspitzel sein. Holly Martins hat sich mit seinem ehemaligen Freund verabredet, um ihn in eine Falle zu locken. Wären Sie doch weggefahren. Woher wussten Sie, dass ich hier bin? Baron Kurz. Sie haben ihn verhaftet. Aber Harry wird nicht kommen. Er ist nicht so blöd. Sie, Payne, gehen Sie mal rüber ins Café. Jawohl. Sie können mir doch nicht erzählen, dass Sie das umsonst machen. Was haben Sie denn bekommen? Ich habe nichts bekommen. Der ehrliche, vernünftige, gute und harmlose Holly Martins. Holly. Schon dieser Name. Es muss ein erhebendes Gefühl sein, für die Polizei den Spitzel zu machen. Harry, lauf weg! Die Polizei ist draußen, schnell! Anna! Hallo! Zum Hinterausgang! Harry Lyme ist in die Falle gegangen. Er versucht zu entkommen. Die Verfolgung setzt ein, bis in die unterirdischen Kanäle Wiens. Der dritte Mann. Kriminalhörspiel von Klaus-Dieter Klingberg nach dem Film von Graham Greene. Die Rollen und ihre Darsteller waren Anna Schmidt, Elisabeth Ried, Holly Martins, Wolfgang Luckschi, Calloway, Hans Nielsen, Harry Lime, Friedrich Joloff, Baron Kurz, Ernst Deutsch, Dr. Winkel, Erich Ponto, Popescu, Siegfried Breuer, Hausmeister, Paul Hörbiger, Zitterspieler und Musik, Anton Karas, Regie, Carol Reed und Klaus-Dieter Klingberg. Eine Produktion von Radio Bremen aus dem Jahr 1950.